Für die Stimme Amerikas arbeiteten zahlreiche prominente Emigranten wie der Schriftsteller Ernst Erich Noth und Hans Sahl, der Publizist Leopold Schwarzschild, der in der Weimarer Republik die Zeitschrift Das Tagebuch herausgegeben hatte, der Theologe Paul Tillich und der Journalist Hans Jakob, der in Berlin für die Vossische Zeitung und das Berliner Tageblatt geschrieben hatte. Hans Jakob war über Frankreich, Spanien und Portugal in die USA emigriert. Am 1. Oktober 1942 griff er eine Hitlerrede vom Vortag auf und sprach offen vom Massenmord an den europäischen Juden. Die Juden aller von den Nazis besetzten und unterdrückten Länder und der sogenannten Verbündeten des Dritten Reiches haben furchtbar zu leiden gehabt. Das Terrorregime der Nazis hat sich gegen die Juden in einer Form ausgetobt, wie sie in keinem anderen Lande der Welt gegeben war. Gewiss, die Nazi-Barbarei hat in einzelnen Ländern besonders bestialisch gewütet. Was sie den Polen, den Tschechoslowaken, den Jugoslawen angetan hat, was sie in den eroberten russischen Gebieten an Schandtaten begehen ließ, ist in der Geschichte der zivilisierten Menschheit ohne Beispiel. Aber die Juden aller unter der Nazi-Tyrannei schmachtenden Länder, die Juden Deutschlands, Österreichs, Rumäniens zum Beispiel, hatten noch mehr zu leiden als selbst die Juden in den anderen von Hitler besetzten Gebieten und mehr zu leiden als die Polen und die Jugoslawen. Was an teuflischen Grausamkeiten ausgesonnen werden konnte, was einem Menschen an körperlicher und seelischer Folter angetan werden kann, das haben die Juden Europas erduldet. Auf 1 Million wird die Zahl der jüdischen Bevölkerung Europas geschätzt, die unter dem viehischen Wüten vertierter Menschen in Nazi-Uniform ihr Leben lassen mussten. Die Informationen für ihre Sendungen erhielten die Redakteure von verschiedenen staatlichen Stellen. Darunter war auch ein spezieller Rundfunkabhördienst, der Foreign Broadcast Intelligence Service. Alle Kriegführenden, aber auch die neutralen Staaten, unterhielten personalintensive Monitordienste, mit denen ausländische Rundfunksendungen erfasst wurden. In Deutschland war es der Seehausdienst in Berlin am Großen Wannsee, der rund um die Uhr Programme in 36 Sprachen abhörte und ausführlich protokollierte. Der amerikanische Rundfunkabhördienst hatte ein Netz von Abhörstationen in den USA, Europa, Asien und Afrika aufgebaut, für das über 700 Personen arbeiteten. Die Erkenntnisse wurden erfasst, analysiert und an die entsprechenden staatlichen Stellen weitergeleitet. Sie hörten soeben die tägliche Wiederholung unseres Kriegsgefangenendienstes. Deutsche Kriegsgefangene in Kanada sprechen persönlich zu ihren Familien in Deutschland. Sie hören uns jeden Tag um 16.15 Uhr und 23 Uhr deutscher Sommerzeit über die Londoner Sender und um 12.15 Uhr mittags über die amerikanischen Kurzwellensender WDL und WCW im 30 und 18 Meter Band. Heute um 23 Uhr deutscher Sommerzeit werden deutsche Kriegsgefangene in Kanada, die aus Bremen und Wesermünde stammen, persönlich zu ihren Angehörigen in Deutschland sprechen. Sie hörten, wie täglich um diese Stunde, die Stimme aus Amerika. Auf Wiederhören!